Wir werden noch schlauer, Chris. Wir werden noch schlauer. Mit jeder Minute Schnickschnack hören erhöht sich dein IQ um eine gewisse Zahl. Habe ich mir jetzt ausgedacht. Ja, okay. Ich denke, wir werden schlauer. Was kommt jetzt? Jetzt wird es digital. Wir haben da das Telefon aus der Hand gelegt und haben uns gesagt, es fehlt noch was in der Sendung. Ich möchte noch mehr lernen. Und dann haben wir den Telefonhörer nochmal in die Hand genommen und haben gleich zwei Personen auf einmal angerufen. Weil da kriegt man noch mehr Informationen. Wahnsinn, was in der digitalen Welt alles möglich ist. Halt so. Genau, wir haben unser Wählscheibentelefon hier aktiviert und haben wieder hinaus telefoniert. Und zwar haben wir Sebastian Pfaller und Veit Hartung an der Strippe gehabt. Die beiden haben bis jetzt gerade eben, also wir haben dieses Interview vorher aufgezeichnet, deswegen alles ist gerade unsicher. Die haben auf jeden Fall ein Festival zum Thema Spielekultur auf die Beine gestellt. Und da wird es eben, wie gesagt, digital. Es war eben das Problem, während die ihr Festival hatten, war Lockdown. Beziehungsweise als sie geplant haben, war März. Und wir wissen alle, wie das informationstechnisch März zuging. Und das zieht sich so durch das ganze Projekt, aber sie haben natürlich, ihre Expertise ist im Bereich Digitales, Computerspiele, auch Streaming, und die haben quasi ihr Festival dann online durchgeführt, zumindest zum Großteil online. Also praktisch das Gegenteil von Eule07 ruft Pink Panda 69, bitte kommen. Genau. Wie gesagt, im Interview kommt zur Sprache, Nürnberg hat tatsächlich eine relativ reichhaltigen Beitrag zur Spielekultur in der Bundesrepublik. Nürnberg ist eine Spielestadt. Ja, also erst waren es so Blechspielsachen, dann ja. Haben wir natürlich, ich darf jetzt natürlich keine Marken nennen, aber man kennt diese Männchen mit denen, die nur zwei Finger haben. Und auch in der Gaming-Industrie ist Nürnberg den meisten Insidern auch ein Begriff, weil wir hier eben eine Gaming-Redaktion haben. Das heißt, der Spielejournalismus hier hat auch ein Bein in Fürth. In unserer lieben Nachbarstadt, die wir niemals verspotten würden in Nürnberg. Und naja, die erzählen uns. Fürth. Hilf mir. Und jetzt hören wir rein und lernen ganz viel über Spielekultur, über das Festival Games End und ja, über die Ausstellung Unique Items, die meiner Meinung nach. Games End, End wird mit A geschrieben. Mit A, ja. Denn es ist nicht das Ende der Spiele, sondern Spiele ja. Und. Also, dann fangen wir mal an. Stellt euch doch mal als erstes vor und was ihr so macht. Genau, also ich bin der Sebastian. Ich arbeite im Haus des Spiels, beziehungsweise Haus des Spielens, je nachdem, wen man fragt, weil wir zwei Arbeitstitel hatten, ziemlich lang. Das ist im Pellerhaus in Nürnberg, am Egidienberg, die ehemalige Stadtbibliothek. Die ist inzwischen Heimat des Deutschen Spielearchivs, größte Brettspielsammlung Deutschlands, und wir haben ein Kulturzentrum gerade angefangen zu entwickeln, das sich mit dem Thema Spielen und Gaming auseinandersetzt. Gut, ich bin der Veit vom Medienzentrum Parabol. Ich bin Medienpädagoge, studierter Sozialpädagoge, habe auch Media Engineering studiert über einen längeren Zeitraum und das als Zusatzqualifikation mitgenommen sozusagen. Und bin leidenschaftlicher Spieler, bin zuständig im Medienzentrum Parabol für alles, was Gaming angeht. Und bin jetzt eben über das Projekt Games End Festivals sozusagen in Kontakt mit dem Sebastian gekommen. Genau, wir haben uns vorher schon ein bisschen gekannt, weil wir ein paar Sachen auch schon am Start von diesem Haus des Spiels Projekt mitgemacht hatten. Da gab es so diese Reihe Testspiele, da hatten wir schon ein paar Programmpunkte mitgesetzt gehabt im Haus des Spiels und dann ist eben dieses Projekt auch mit draus entstanden danach. Also dieses Projekt ist dann das Festival. Genau. Erzähl doch mal, was macht dieses Festival aus und was habt ihr da festiviert? Also was das Festival ausmacht, das kann man vielleicht noch ganz schwer sagen, weil ursprünglich war es ja anders geplant, als es jetzt stattgefunden hat. Also eigentlich hatten wir vor, ein Festival der Spiel- oder Spielekultur im Raum Metropolregion Nürnberg zu machen. Also einfach zu schauen, welche Initiativen gibt es da, welche Kulturinstitutionen, welche Akteure, Akteurinnen gibt es, die sich mit dem Thema Spielen auseinandersetzen, also in jeder Facette. Und wie kann man einfach den Stadtraum eine Woche lang bespielen und sichtbar machen, dass es halt dass es da ziemlich viele Dinge bereits gibt und so ein bisschen zusammenführen und eine Bühne schaffen. Das mussten wir jetzt digital machen und es ist ganz anders ausgefallen als gedacht, aber es war trotzdem sehr schön. Ja. Ihr musstet ja quasi schnell reagieren, weil ja auf einmal Lockdown hin und her, dann diese Ausstellung, über die wir dann auch noch sprechen werden, ist ja auch betroffen jetzt. Was waren so die coolsten Lösungen, die ihr gefunden habt für die Probleme? Naja, wir mussten ja erstmal grundsätzlich irgendwie gucken, wie können wir jetzt aus einem analogen Angebot ein digitales Angebot machen. Wir haben erstmal von vornherein gesagt, wir machen das überhaupt nicht mehr analog, sondern wir machen ein rein digitales Festival erstmal und haben dann da entsprechend uns einfach nur überlegt, was können wir für Angebote machen, die auch rein digital gehen. Das heißt, das war von vornherein klar, dass wir ganz viel über Streaming machen werden. Wir haben dann gesagt, okay, wenn wir irgendwie zusätzliche Sachen machen wollen, wie Spieleangebote oder sowas, gemeinsame Spielenachmittage, dann muss man irgendwie das auch noch über eine Plattform laufen lassen und haben gesagt, es geht über den Discord-Server vom Haus des Spiels, dass man da koordiniert zumindest und dann Spieleangebote nützt, wie digitalisierte Spiele, also ursprünglich analoge Spiele, die man dann digitalisiert im Browser spielen kann oder sowas und halt gemeinsam übers Internet spielt, statt an einem Tisch zu sitzen. Konzeptionell haben wir das alles relativ gut durchdacht, dass man das machen könnte sozusagen und es hätte technisch auch alles super funktioniert. Nur leider hatten wir eben keine Spieler dann nachher an unseren Spieleabenden. Also das hätten wir uns schon noch ein bisschen schöner vorgestellt. Aber es ist einfach auch schwer, irgendwie die Allgemeinheit zu erreichen. Ich glaube, ein bisschen lag genau. Das auch daran, wenn ich mal das mit aufgreifen darf, dass als das Festival dann gelaufen ist, wir auch noch vor Ort Angebote machen konnten. Also da war ja alles noch relativ locker. Das heißt, wir hatten so geplant, wir machen es pur digital und dann Stück für Stück hat man ja dann über den Sommer gemerkt, okay, es geht doch ziemlich vieles wieder. Und also der Zeitpunkt, als wir es dann durchgeführt haben, wir konnten zum Beispiel einen Fotoworkshop vor Ort machen im Tellerhaus und in der Gideonkirche, einen Cosplay-Shooting-Workshop. Wir konnten bei den Programmpunkten in der Luise, die wir gestreamt haben, ein kleines Publikum vor Ort haben. Wir konnten die Spieleabende und Spielenachmittage vor Ort auch machen, also die analogen, in halt mit Hygienekonzept und kleine Zahl von Leuten nur und so. Also das, was der Veit gerade gemeint hat, wir hatten keine Leute da, die gespielt haben. Das ist, glaube ich, das Schwierigste. Also die Streams wurden total gut angenommen eigentlich, da war immer Publikum genau. Da. Aber Leute ranzukriegen, die sich beteiligen digital und dann wirklich dabei sind, bei so einem offenen Angebot, es hat sich als ziemlich schwer rausgestellt, weil man stellt sich immer vor, so digital hat man einfach eine viel größere Laufkundschaft quasi noch. Aber das ist eigentlich echt nur bei Vor-Ort-Angeboten so, dass die Leute denken, ja, da schaue ich mal rein. Wir hatten auch ein echt cooles Format, da haben wir so ein bisschen mit ganz vielen Gaming- und Spielefestival-Leuten gejammert, was alles jetzt unter Covid-Bedingungen nicht möglich war. Also nein, natürlich nicht nur. Wir haben so ein kleines Netzwerk-Event gemacht, wo einfach von der Play in Hamburg oder dem Amaze-Festival in Berlin beispielsweise, aber auch so einem ganz traditionellen, wie der Spielwarenmesse, Leute da waren, die erzählt haben, wie haben sie das Jahr 2020 so rumgekriegt und wie schauen sie jetzt weiter? Und das war echt ganz spannend. Also es war, finde ich, somit das schönste und spannendste Event für uns selber als Veranstalter jetzt. Ihr habt auch gemeint, dass das Festival auch so einen gewissen Regionalbezug hat. Stimmt das? Ein bisschen ist es auch so die Aufgabe, die das Haus des Spiels erfüllen soll. So Netzwerkplattform für regionale, spielbezogene AkteurInnen zu sein. Also da war schon was da einfach von jetzt. Einfach viele Vereine, die was machen. Das Thema E-Sport wird ja auch abgedeckt durch Project Hive, falls ihr von denen schon was gehört habt, die auch im Tellerhaus öfter was machen oder E-Sports Erlangen. Wir haben auch immer Leute gehostet, die dann auf dem Twitch-Kanal die Lücken gefüllt haben, wenn gerade kein Programm war. Ich glaube, wir müssen mal kurz einhaken. Wir haben hier wahrscheinlich Zuhörer. Chris, weißt du, was E-Sport ist? E-Sport? Ja. Ja, das ist sowas wie, da kannst du halt Fußball spielen zusammen und so weiter, oder? Erklärt mal kurz, was eine E-Sport-Mannschaft so, oder gibt's in der Region wirklich E-Sport-Aktiven? Und was ist es? Das darf der Veit erklären. Also es gibt aktiven E-Sport in der Region auch. E-Sport ist nicht nur der analoge Sport ins Digitale gebracht, also nicht nur sowas wie FIFA als Fußballsimulation, sondern E-Sport ist allgemein der Wettkampf im digitalen Bereich. Das heißt, ganz egal, welches Spiel man spielt, wenn man gegeneinander antritt und versucht, eine bessere Leistung zu bringen als andere und das auch in einem organisierten Rahmen macht und schafft, dann ist das E-Sport. Und da fallen ganz, ganz viele unterschiedliche Szenen natürlich darunter, ganz viele unterschiedliche Spiele, die gespielt werden. Das sind klassisch natürlich auch Ego-Shooter, wie früher Counter-Strike oder Doom oder ähnliches. Es sind aber auch so Sachen wie Farming Simulator oder ja, League of Legends ist noch ganz groß im Moment. Beim Landwirtschaftssimulator haben wir sogar einen Regionalbezug nochmal, auch das Deutschlandbüro ist in Erlangen. Ja, ja, der Landwirtschaftssimulator. Top verkauftes Spiel. Für die ZuhörerInnen, wir reden hier über ein Spiel, wo man einen Bauernhof managt, oder? Ja, schon richtig. Ja, genau. Ja, im Prinzip, ja. Man fährt mit Baumaschinen simuliert durch die Landschaft, also nicht mit Baumaschinen, mit Bauernhofmaschinen, das heißt mit einem Traktor oder was auch immer und bringt seine Saat aus, bearbeitet das Feld, schaut, dass man nachher erntet und ähnliches. Und das gibt es auch als E-Sport-Variante, wo man dann irgendwie zu fünft im Team gegen fünf andere spielt und im Prinzip einfach besser sein muss als die anderen, effektiver sein muss als die anderen. Genau, aber das ist sozusagen auch nur ein Teil von diesen E-Sport-Sachen. Und jetzt hier in der Region haben wir zum Beispiel ganz, ganz viele Vereine, die im Bereich League of Legends aktiv sind. Das ist ein MOBA-Game, ein sogenanntes, bei dem man versucht, seine eigene Basis zu verteidigen und die gegnerische Basis zu zerstören. Da ist jedes Spiel aufs Neue ein komplett anderes Erlebnis im Prinzip. Da sind wirklich genaue Fähigkeiten benötigt, um kompetitiv spielen zu können. Beim Medienzentrum Parabol haben wir seit 2 Jahren die Franken Finals mit unterstützt. Das ist ein Event, das von Jugendlichen organisiert wird. Wir hatten jetzt dieses Jahr im Sommer dank Corona nur ein Online-Turnier, aber auch mit lauter fränkischen Mannschaften. Okay, jetzt sind wir zurück zum Festival. Was gab es denn da noch so zu sehen? Also ich habe jetzt von Streaming-Events gehört, aber so ganz konkret habe ich das jetzt noch nicht vor Augen. Also was konnte man da erleben im Internet drin? In den Streams hatten wir ziemlich bunt durchgemischt eigentlich. Also wir hatten mal einen kleinen Game Jam. Sagt euch das was? Oder soll ich Game Jam noch ganz kurz erklären? Ganz kurz. Also Game Jam ist eigentlich, man trifft sich, um in kurzer Zeit ein Spiel zu entwickeln. Also das kann ein Spiel programmieren sein, es könnte aber eigentlich auch ein Brettspiel entwickeln sein. Und es funktioniert eigentlich immer so, man kriegt ein Thema am Anfang und dann setzt man sich hin und begibt sich für 10, 18, 48, was weiß ich, wie viele Stunden in den Tunnel und versucht einfach so gut wie möglich und so schnell wie möglich eine Idee zu entwickeln, die man spielen kann. Und das hatten wir in 2-3 Viertelstunden, also einen ganz, ganz kurzen Game Jam, bei dem sind auch 2 spielbare Spiele rausgekommen. Beim einen musste man eine Blume gießen und düngen, beim anderen musste man Tiere füttern. Das haben wir zum Beispiel live auf Twitch gemacht und ich habe währenddessen ein bisschen gezeigt, welche Tools es gibt, wenn man selber Interesse hat, mal ein Spiel zu entwickeln. Was braucht man dafür für ein Grafikbearbeitungsprogramm oder welche Software gibt es, wo man sich schnell irgendwie Spiele zusammenklicken kann. Das war so ein Beispiel. Dann hatten wir einen Spielenachmittag, an dem auch wieder die Jugendlichen von The Land Crank gemeinsam im Stream ganz, ganz viele Spiele gespielt haben, die man als Mehrspielerspiele zusammen spielen kann. Also zum einen als Inspiration für, wenn man jetzt zu Hause sitzt und nicht weiß, was man mit seiner Zeit anfangen soll und gern was mit seinen Freunden machen würde, aber auch als man kann im Stream direkt mit denen spielen. Das war ganz, ganz witzig sozusagen. Da gab es ein paar schöne Szenen dabei. Dann hatten wir am Montagabend einen Abendtermin, der ausnahmsweise digital war. Normalerweise ist der Indie Outpost nämlich analog. Der Indie Outpost ist so ein Termin, wo sich die EntwicklerInnen-Szene, die SpieleentwicklerInnen-Szene, zumindest von digitalen Spielen, gemeinsam trifft und sich austauscht über verschiedene Themenbereiche. Das heißt, wir haben normalerweise 1 bis 2 Talks zu irgendwas, was mit Gaming zu tun hat und mit Gaming-Industrie und danach unterhalten sie sich immer noch und essen Pizza und was auch immer, tauschen sich aus. Und das hat jetzt zum ersten Mal digital stattgefunden, rein digital, und ist auch sehr, sehr interessant gewesen. Da war der Wolfgang Weig war da als ein Urgestein der Entwicklerszene, der bei Siedler 2 schon mit verantwortlich war und hat dort einen Talk gehalten zu Spiel als offene Kunstform. Genau. Also der Indie-Outpost, das ist ein ganz interessantes Format für alle, die sich für Spielentwicklung interessieren. Das ist im Künstlerhaus normalerweise, also über der Touri-Info im Glasbau, im Künstlerhaus in Nürnberg. Und das ist so ein ganz schönes, offenes Treffen, wo man auch, wenn man einfach nur gerne spielt, da hingehen kann und ein bisschen mitkriegen, wie schaut es eigentlich aus der Entwicklungsperspektive aus so. Wir hatten ein wissenschaftliches Let's Play. Das Format Let's Play sagt euch was? Oder mir schon. Chris, was ist ein Let's Play? Let's Play heißt ja lass spielen, oder? Ja, lass spielen. Was ein Let's Play ist? Ja. Ein Spielbeginn, würde ich mal sagen, oder? Nein, nicht ganz. Also, klärt mich auf, dass ich nicht dumm steigen muss. Ein Let's Play ist im Endeffekt, man schaut anderen Leuten beim Spielen zu und die erzählen währenddessen ein bisschen was zu dem Spiel. Da weiß ich, da gibt's richtige Cracks, ne, mit, glaube ich, 4 Millionen Followern oder was, und die verdienen da richtig Geld mit, stimmt das? Ja, ja. Das hat mir mein Kollege neulich einmal erzählt. Mhm. Siehst du? Ja. Geht doch. Genau. Ich glaube, bei FIFA ist das so. Da bist bei allen möglichen Spielen so. Echt? Bei Traktorfahren, ne? Ja. Echt? Auf jeden Fall. Also vor allem bei Landwirtschaftssimulator, ne? Die haben sogar eine eigene Convention, die FarmCon. Da kommen 1000 Leute so live in echt, wenn die stattfinden. Was sind das für Leute dann? Bauern oder was? Oder? Ja, ich glaube wirklich. Echt? Das ist halb-halb. Also Landwirte und Landwirtinnen und Gamer treffen da aufeinander. Okay, wow. Wir wollten ja noch kurz über eure Ausstellung sprechen, Unique Items, beziehungsweise ich weiß nicht, einer von euch macht die nur, oder? Genau, die Ausstellung, die habe ich gemeinsam mit meiner Kollegin Tina und mit der Stefanie aus dem Künstlerhaus kuratiert. Mhm. Und die ist wirklich sehr schön geworden, muss man hier mal sagen. Also da die Idee dahinter war, Unique Items ist auch so ein Begriff aus dem Gaming aus den 90ern, aus so Fantasy-Rollenspielen, wenn du irgendein Objekt findest und das ist verzaubert und kann irgendwas ganz Besonderes. Und das wollten wir damit aufgreifen, weil wir stellen da aus Dinge, die Leute inspiriert von einem bestimmten Spiel oder von einer bestimmten Spielszene oder von einem Spielgenre selber gemacht haben. Und da ist zum Beispiel ein Dungeon aus Styropor ausgestellt, den jemand in mehreren 100 Stunden Arbeit selber gemacht hat, um ein bestimmtes Brettspiel, das er sehr gerne mit seinen Freunden spielt, noch schöner zu machen. Also da einfach so eine ganz fantasievolle Landschaft draus zu bauen. Oder von einer Cosplayerin aus Fürth. Cosplay, sagt euch auch was? Ich schlag mal kurz das Glossar auf. Steht da drin, dass man sich wie eine fiktive Figur verkleidet aus einer Serie oder aus einem Spiel oder aus irgendeinem Fantasy-Universum. Genau. Ja. Ja, ganz genau. Und da gehört der Kostümbau eben essentiell dazu, zu diesem Ding, ne? Ja. Genau, also Cosplay ist im Endeffekt, man sucht sich einen Spielcharakter jetzt in dem Fall, also in unserem Fall, und baut dann so detailgetreu wie möglich die Rüstung zum Beispiel nach, versucht die Posen einzustudieren von der Figur und so. Und da haben wir auch aus Diablo 3 haben wir eine Rüstung und eine Waffe von einer Cosplayerin aus Fürth, die auch sehr, sehr, sehr berühmt ist weltweit. Also man kennt ja immer vor Ort so die Leute, die weltweit berühmt sind. Mhm. Aber die ist auch so eine mit ein paar Millionen Followern tatsächlich. Wir haben einen riesengroßen Super Nintendo Controller von einem Ingenieur und Künstler aus Coburg bekommen, der sogar spielbar ist. Super Nintendo Controller, wenn ihr da so ein Bild im Kopf habt, das ist dieser schöne graue mit den 4 bunten Tasten aus den 90ern. Mhm. Den hat er so in, ich weiß den Maßstab nicht genau, aber der ist so 1,40 Meter breit ungefähr. Der belegt ein komplettes Sofa in der Ausstellung. Belegt ein komplettes Sofa. Sehr gut. Und ist funktionsfähig. Das heißt, man muss, wenn man ein Spiel spielen will, zu zweit spielen. Einer muss das Steuerkreuz bedienen und der andere muss die Buttons drücken auf der anderen Seite. Und genau solche Objekte einfach, die irgendwie dem eigentlich eh schon kreativen Akt des Spielens nochmal eine andere kreative Dimension dazugeben. Ja. Und die, genau, die wollten wir da zeigen. Also für mich klingt es sehr interessant, was so aus so aus so einem Fantum dann noch heraus quasi weiterentwickelt wird. Und ich finde es sehr witzig, wenn ich mir vorstelle, so einen riesigen Game-Controller, der so groß ist wie eine Couch oder was ihr gesagt habt, oder eine Palette oder so, das hat ja fast schon eine ironische Besprechung wieder. Das ist schon was Dadaistisches an sich, wenn man das ja dann nur noch. Also es macht ja keinen Sinn, sowas zu bauen eigentlich. Also es ist ja tendenziell. Das stimmt. Ja. Das ist auch ein schönes Stichwort, weil Spielen ja, also es hat ja, dem heftet ja auch immer sowieso schon der Ruf an, dass es eigentlich ja keinen Sinn hat an sich. Also dass es Spielen ist ja so was Sinnfreies. Und das sieht man auch nochmal. Nee, das ist schon was glaube ich oft so in dem Diskurs mit drin vorkommt. Und wenn man es halt mal in einem Objekt, das jemand einfach selber geschaffen hat, aus der Idee des Spiels raus mal sieht, dann denkt man vielleicht mal aus einer anderen Perspektive auch darüber nach. Jetzt haben wir Folgendes, ne? Jetzt haben wir wieder schlimme Zahlen, also Corona-Zahlen. Ja. Und ihr habt eure Ausstellung aufgebaut. Ich glaube, geplant war aber, dass die noch in den November reinläuft, wenn ich das richtig gesehen habe. Habt ihr schon eine Idee, was ihr macht, wenn ihr eigentlich jetzt vorzeitig das zumachen müsst? Oder können wir denn jetzt unseren ZuhörerInnen irgendwas empfehlen momentan? Oder ist jetzt gerade so unsicher, dass man, wollt ihr auf irgendeine Homepage verweisen oder euch irgendwie nochmal, wenn man Interesse hat, nochmal was zu sehen? Vielleicht gibt es ja auch irgendwie, vielleicht habt ihr irgendwas mitgeschnitten oder so, kann man sich irgendwie da noch was reinziehen von euch? Also was auf jeden Fall demnächst noch kommt und wahrscheinlich bis zum Sendetermin auch schon online steht, sind unterschiedliche Streams, die wir eben über die Woche hatten, die dann auf YouTube gestellt sind, die man sich da dann nochmal anschauen kann. Und ansonsten haben wir jetzt im Moment, unabhängig vom Games End Festival sozusagen, machen wir jetzt auch noch eine Reihe weiter zusammen am Museum für Kommunikation. Da hatten wir unseren ersten Termin während dem Festival sozusagen als kleinen Teaser und haben jetzt angefangen, beziehungsweise wir fangen von jetzt, wo wir es aufnehmen, am Freitag an. Das heißt, wenn es gesendet wird, ist es schon eine Woche her. Da haben wir unseren ersten Sendetermin für die Reihe Hashtag New World, die wir mit dem Museum für Kommunikation zusammen machen. Und die sind dann auch nochmal so wissenschaftliche Let's Plays. Das heißt, da hört man sich dann zu einem Thema, wie zum Beispiel jetzt am Freitag, zu Moral Choice und Consequences, Moralentscheidungen und Konsequenzen sozusagen, hören wir uns was an, wo dann wissenschaftlich sozusagen an ein oder zwei Spiele rangegangen wird und geschaut wird, wie ist es da mit der Umsetzung mit moralischen Entscheidungen und mit Konsequenzen, macht das Sinn so, was kann man vielleicht draus mitnehmen, wie ist es normalerweise im wirklichen Leben mit moralischen Entscheidungen aus einer wissenschaftlichen Perspektive heraus. Und das dann aber so, dass gleichzeitig eben ein Spiel gespielt wird oder zwei Spiele gespielt werden von jemandem, der selber nicht in dem Thema Gaming drinsteckt, sozusagen, für den das dann auch Neuland ist und der das dann gleich mitbewerten kann aus der Perspektive eines Einsteigers, einer Einsteigerin sozusagen in dem Bereich. Das hört sich so spannend an, dass ich es jetzt eigentlich gern angucken würde, aber ich habe den YouTube-Kanal noch nicht gehört. Genau, also unser YouTube-Kanal ist Games and Festival, alles ein Wort. Im Prinzip sind wir auf allen Social-Media-Kanälen, auf denen wir unterwegs sind, unter diesem Titel auch unterwegs. Genau, wenn man auf unsere Homepage guckt, gamesandfestival.de, also end wie das Rund und nicht wie das Ende, dann findet man da auch alle unsere Social-Media-Links. Da kann man sich dann entweder auf Facebook oder auf Instagram bei uns auch nochmal informieren drüber. Werden wir bestimmt irgendwie nochmal schreiben, wo dann nachher die Streams landen, wenn sie nochmal wo landen, weil im Moment ist das noch nicht so sicher. Okay. Also die Internetseite besuchen, die Social-Media-Kanäle besuchen, YouTube besuchen. Genau. Zu Unique Items ist unklar momentan, oder kann ich mir das noch angucken? Also habt ihr auch nicht irgendwie eine Online-Präsenz davon? Gibt es nicht wirklich, habe ich auch keine gefunden. Wir haben eine Ausstellungsdoku gemacht, die müssen wir noch ein bisschen bearbeiten und wir wollen auf jeden Fall eine kleine Online-Ausstellung drauf machen. Das auf jeden Fall. Also meine Hoffnungen ruhen schon noch ein bisschen drauf, dass wir sie einpacken dürfen und in Ruhe einen neuen Ort suchen, weil die jetzt echt nur sehr kurz gestanden ist. Wäre schön, weil es ist keine, von Objekten her, keine aufwendige Ausstellung, aber die Recherche hat halt gedauert und die Leute, die da mit involviert sind, haben voll viel reingesteckt. Ja. Wir können ja mal gucken, vielleicht haben wir ja die Zeit, zumindest nochmal mit irgendwie einer 3D-Kamera durchzugehen und irgendwie die virtuell nochmal aufzunehmen. Oder das, zum Beispiel. Oder das Ganze in der Game Engine nachbauen. Wir bauen alles in der, wir bauen alles in Unity nach und dann kann man sogar spielen mit den Dingen, die wir ausgestellt haben. Das wäre die letzte Meta-Ebene, die noch fehlt. Dann habt ihr vor, das weiterzuführen? Gibt es da Pläne fürs nächste Jahr, vielleicht dann hoffentlich ohne Corona, oder ist das alles viel zu unsicher gerade? Also ich antworte mal vom Parabol aus, vom Medienzentrum aus. Wir wollen das auf jeden Fall weiterführen. Wir planen damit, das nächstes Jahr zu machen, auch unabhängig davon, wie es jetzt beim Haus des Spiels finanziell, personell, wie auch immer aussieht. In welchem Rahmen das dann genau stattfindet, wird sich allerdings noch zeigen. Bei uns ist es so, wir haben offiziell jetzt leider von der Museumsleitung, weil wir gehören zu den Museen der Stadt Nürnberg, wir sind da so ein bisschen das Projekt, das aus dem Rahmen fällt und wir müssen ganz viel sparen. Und jetzt wurde der Rotstift erstmal ans Festival angesetzt. Aber wir sind gerade noch dabei, uns ein bisschen zu wehren. Und ich glaube, wenn wir die Doku vernünftig hinkriegen und dann zeigen, dass das Festival echt gut gelaufen ist, dann dürfen wir es auch nochmal machen. Es hängt noch an 2-3 Faktoren, aber also das Parabol wird auf jeden Fall das wieder nochmal neu auflegen und der Großteil der Vorarbeit ist schon geleistet. Also es wäre sehr schade, jetzt 2021 nichts zu machen. Ja, ich bedanke mich bei euch, Veit und Sebastian. Wie gesagt, besucht die Homepage, schaut mal nach Games End, END, nicht AND, verdammt nochmal. Nicht das Ende. Genau, ja, dann bedanke ich euch und wünsche euch viel Erfolg und vor allen Dingen Glück mit der Ausstellung, dass ihr den nochmal umziehen könnt und Glück mit der Planung für nächstes Jahr, dass ihr das noch weiterführen könnt, euer Projekt. Vielen Dank. Gut. Dankeschön und vielen Dank für das Interview. Und sehr schön. Schönen Abend noch euch. Ciao, macht's gut. Danke. Ciao.